9D. Примите участие в следующем диалоге. Отвечайте по-немецки, используя подсказки на русском. Вы где-нибудь видели госпожу Вальштеттер? Haben Sie Frau Wallstätter irgendwo gesehen? Ja, im Café. Das war allerdings schon vor einer Stunde. Я хотел спросить ее о новом проекте. Ich wollte Sie nach Ihrem neuen Projekt fragen. Я пишу отзыв о нем. Ich schreibe darüber einen Bericht. Das ist ja interessant. Haben Sie von der neuen deutsch-österreichischen Co-Produktion gehört? Это новый фильм Вальштеттер. Das ist Вальштеттерс neuer Film. Wovon handelt der Film? Она говорила мне, но я не помню. Sie sagt es mir, aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Mit Ihrem Bericht werden Sie den Film ja richtig ins Gespräch bringen.